Kundgabe 6112. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.11.1954. Kampf mit dem Schwert des Mundes. Ich will euch den Frieden bringen und dennoch auch wieder das Schwert. Aber ihr sollet nicht kämpfen in der Weise, dass ihr eurem Mitmenschen Schaden zufüget, dass er körperlich und seelisch leiden muss, sondern euer Kampf soll nur dazu verhelfen, dass der Mitmensch Frieden finde in sich. Euer Kampf soll der Lüge und dem Irrtum gelten, der Finsternis, die ihr wohl verjagen könnet, wenn ihr kämpft mit dem Schwert des Mundes, wenn ihr redet in meinem Namen. Habet ihr den ernsten Willen, Streiter für mich und mein Reich zu sein, dann werdet ihr reden, von meinem Geist getrieben. Dann werdet ihr nicht zu bedenken brauchen, was ihr redet, sondern ich werde es euch in den Mund legen. Und ihr werdet kämpfen mit dem Schwert des Mundes, weil ich selbst die Klinge führe. Doch ferne sei euch ein Kampf mit der Waffe in der Hand, denn ein solcher verstößt gegen die Liebe. Und ohne Liebe werdet ihr niemals Frieden schenken können, sondern nur das Herz des Menschen in hellen Aufruhr versetzen. Und Hass und Lieblosigkeit wird Vergeltung suchen. Glaubet es mir, dass ihr euch auf einen harten Kampf gefasst machen müsset, denn man wird euch angreifen, indem man das, was ihr glaubt, als leer und unglaubwürdig hinstellt und euch also fordern wird zur Verteidigung. Und dann müsstet ihr nur auf mich vertrauen, dass ich euch recht weise. Und stehet ihr nun auf meiner Seite, dann kommt euch auch von meiner Seite die Erleuchtung. Dann redet ihr in meinem Sinn, weil ihr mich und meinen Namen verteidigt. Und dann seid ihr rechte Streiter für mich, die selbst den Frieden in sich haben und auch ihren Mitmenschen solchen bringen können. Denn ich allein kann den Frieden senken in die Herzen der Menschen. Doch jedem Frieden geht ein Kampf voraus, und für diesen Kampf mache ich euch alle tauglich, so ihr nur in das Heer meiner Streiter eintretet und mich als euren Heerführer anerkennt. Der Kampf, den ihr für mich und in meinem Namen kämpft, ist und bleibt immer ein heiliger Kampf, zu dem ich euch auffordere, wohingegen ein Kampf mit der Waffe in der Hand nicht mein Wille ist, solange er nur aus Machthunger und Selbstliebe geführt wird, solange ihm jedes edle Motiv abgesprochen werden muss. Kämpft mit dem Schwert eures Mundes, so wie mein Gegner euch angreift. Führet den Kampf gegen die Finsternis, gegen die Unwahrheit. Dann kämpft ihr für eine gerechte Sache, und meine Unterstützung ist euch gewiss. Amen.